Der Herr ist gut, allein der Schäfer, das ist ein Schwefelsmann, der wie ein Blitz ein Neuschock strafen kann. Wenn man den Finger kaum ins kalte Wasser steckt,